Wichtiges Thema, denn die Heiligen Roms bilden neuerdings eine Massenorganisation. Im Himmel herrscht Gedränge. Niemandsland. Ein Programm nicht nur in deutscher Sprache. Kontrabanda FM 91,4. Guten Morgen, hier ist wieder Niemandsland. Es ist der 10. September 2016, es ist 10 Uhr in der Früh. Und wir begrüßen alle Damen und Herren, Hörerinnen und Hörer, Freundinnen und Freunde des alternativen Radios zu einer neuen Sendung Niemandsland, 2 Stunden live hier auf 91,4 FM bei Kontrabanda. Was wir bieten? Musik, Politik, Geschichte und Hintergründe. Sehr persönliche Betrachtungen zum Zeitgeschehen und Versuche einer Analyse zu zeitgeschichtlichen Vorkommnissen. Wenn Sie mir diese Formulierung erlauben, meine Damen und Herren. Ich freue mich jedenfalls. Heute Nacht hat es geregnet, endlich seit vielen, vielen Wochen. Zuerst hat es gedonnert und geblitzt und dann rauschte ungefähr eine halbe Stunde Regen auf die gräfliche Stadt hernieder. Die Straßen wurden ein bisschen gewaschen, die Bürgersteige sind ein bisschen sauberer heute Morgen. Das freut uns. Am Mikrofon und an der Technik begrüßt Sie wie immer Delefiascaz. Bienvenidas und bienvenidos. Welcome. Gesundes Känguru tut es, tu du es, sei mal verliebt. Denn Fink und Star auf dem Dach tun es, Bachforellen ohne Bach tun es, ach tu es, sei mal verliebt. Ein Krokodil tief im Nil tut es, bitte frag mich nicht wie. Nerz mit viel Herz tut es für die Pelzindustrie. Von Tetuan bis Luzern tun sie's. Und ich möchte sagen, gern tun sie's. Tu du es, sei mal verliebt. Ein alter Walfisch im Tran tut es. Mir sagt Leder, jeder Schwan tut es, dann tu es, sei mal verliebt. Ein Eskimo ohne Licht tut es, Fürstin Mutter mit der Gicht tut es, ich tu es, ich bin verliebt. Es scheint mir, jeder Agent tut es, ob in Ost oder West. Manch ein Student tut es, ohne jeden Protest. Ein jeder Goldfisch im Glas macht es, ein Betriebsausflug im Gras macht es, Spaß macht es, sei mal verliebt. Beginnen möchte ich die heutige Sendung einmal mit einer Buchvorstellung. 80 Jahre Spanischer Bürgerkrieg oder auch Spanischer Krieg, wie manche Kritiker meinen, ist ein Anlass, um auf dieses Thema einzugehen. Wir haben die letzten Wochen hier im Niemandsland versucht, die Situation im Spanischen Bürgerkrieg aus verschiedenen Blickwinkeln zu schildern. Heute möchte ich zu Beginn der Sendung das Buch vorstellen, Kind von Guernica. Kind von Guernica, wie man auf Deutsch sagt. Der Österreicher Erich Hackel, der ist Hispanist, Germanist, Hochschullehrer in Madrid und Wien, bedeutender Schriftsteller und Freund des im Juli 2014 verstorbenen letzten großen Spanienkämpfers seines Landes, Hans Landauer, kennt die historischen Vorgänge um die Spanische Republik genau. In seiner neuen Anthologie, Soweit uns Spaniens Hoffnung trug, hat Hackel 46 zum Teil unveröffentlichte oder völlig unbekannte Erzählungen, Berichte und markante Textstellen deutschsprachiger Autorinnen und Autoren zusammengestellt und um bio- sowie bibliografische Angaben ergänzt. Der Stabschef der 11. Internationalen Brigade, Ludwig Renn, erzählt, warum und wie er von der Schweiz aus über Portbou nach Barcelona fuhr. Michael Michaelis schildert das Leben in der anarchistischen Centuria Erich Mühsam. Maria Osten und Ruth Rewald beschreiben die Folgen der faschistischen Luftangriffe auf Madrid und wie die spanischen Frauen damals an Selbstbewusstsein gewannen. Karl Otten teilt mit, was zu jener Zeit auf Mallorca geschah, wovon 99% aller heutigen Inselbesucher garantiert nicht die geringste Ahnung haben. Nicht vergessen werden darf Hermann Kestens Kind von Guernica, für mich eine der anrührendsten Geschichten der Weltliteratur. Berühmte Namen kann man kennen. Gustav Regler, Erich Arendt, Willy Bredel, Alfred Kantorowicz, Theodor Balk, Rudolf Leonhardt, F.C. Weißkopf, Anna Segers, Erich Weinert, Josef Roth, Ernst Tolle. Von anderen hat man noch nie gehört. Ich sage nur lesen, lesen, lesen und so mit dem gelungenen literarischen Versuch einer Annäherung an die umfassende Wahrheit des Leids, des Kampfes, der oft schwierigen Verständigung, des gemeinsamen Handelns, des heroischen Scheiterns und der unbesiegbaren Hoffnungen der Spanischen Republik immer neu vertraut werden. Niemandslandgeschichte. Der Erste Weltkrieg. Was für ein Irrsinn. Vor 100 Jahren begann die Schlacht von Verdun. Mehr als 1 Million Soldaten kämpften monatelang um 11 Kilometer. Vor 100 Jahren begann die Schlacht um Verdun am 21. Februar 2016. Verdun, dieser Name, sollte zum Inbegriff der Schrecken des modernen Krieges werden. Mehr als 1,5 Millionen Soldaten kämpften monatelang um 11 läppische Kilometer. Wie viele am Ende gefallen waren, wird man nie genau wissen. 350.000, 700.000, 800.000? Die Männer hatten sich tief in ihre Schützengräben verkrochen. Die deutschen, französischen, englischen, belgischen Linien trennten oft nur wenige Meter. Dort hieß es ausharren. Ein ständiger Wechsel von Beschuss und Feuerpause. Immer neue Waffen kamen zum Einsatz. Nicht umsonst wird Verdun eine Knochenmühle genannt. Eine Materialschlacht. Der Nachschub wird kriegsentscheidend. Nachschub an Menschen und Waffen. Nun war zum Jahrestag ein altes Hörfeature wieder als CD aufgelegt worden, das 1977 im Deutschlandfunk lief. Wie war das mit Verdun? Teilnehmer der Schlacht erinnern sich. Es ist ein rares Zeitdokument. Der Journalist und Historiker German Wehrt konnte damals noch Überlebende der Schlacht um Verdun aufsuchen und befragen. Es waren schon alte Herren, aber man hört ihnen an, dass die Erinnerung an diesen furchtbaren Krieg sie nie losgelassen hat. Feuer von vorne, von rechts und von links, von Seiten auf, nicht? Also wir lagen direkt in der Hölle, lagen wir. Und so ging das Tag für Tag und Nacht für Nacht. Also es war furchtbar, nicht? Das kann ich gar keiner vorstellen. Und dann immer die Leuchtraketen dazwischen. Nachts war es Tag hell. Dann rührte sich, kein Mensch rührt sich dann, nicht? Wenn es alles mausestill ist, dann alle duckt sich in die Erde hinein, nicht wahr? Die Bilder sind noch im Kopf. Das ganze Land war grau, braun, im Winter weiß. Farben eines Weltuntergangs. Kein Grün, nirgends. Nichts wächst mehr und wird auch Jahrzehnte später kaum wachsen. Als Wert in den 70er Jahren Verdun besucht, ist der Boden noch durchzogen von Metall, von Granatsplittern und Kanonenrohrresten. Man muss nicht lange graben, um auf Kriegsrelikte und sogar Knochen zu treffen. Die viel später neu gepflanzten Kiefern schlagen nur schwer Wurzeln im verseuchten Boden. Es war nicht so einfach. Es war einfach, wie gesagt, es war die Hölle. Es war eine Hölle, um reingetrieben in die Front. Wenn du lebst, dann lebst du, und nicht, dann stirbst du nicht. Wir hatten als junge Menschen mit 19 Jahren, hatten wir direkt erhebliche Angst jetzt vor dem. Aber was wollten wir machen? Wir waren eben vereidigt und es hat geheißen, wer es getroffen hat, den hat es eben getroffen. Und wer heil rauskam, der war heilfroh, dass er wieder seine Glieder hatte. Also wir kamen ungefähr mit über 200 Mann in Stellung. Und wie wir rauskamen, waren wir dann vielleicht noch 70, 80. Mehr war es nicht mehr. Die Männer, die im Feature berichten, bleiben namenlos, alles ehemalige Kämpfer. Was zählt in den Gräben von Verdun ein Name, ein Beruf, eine Herkunft? Nichts. Jeder ist Kanonenfutter. Mit der Kameradschaft war nicht viel. Jeder war sich selbst der Nächste. Besser der wie du, sagt einer. Grausam sind oft die eigenen Vorgesetzten, die Feldwebel und Offiziere. Erbarmungslos lassen sie die eigenen Männer in den vorderen Schützengräben verbluten. Lass sie da ruhig heulen, sagt ein Leutnant zu seinen Männern. Hauptsache, der Franzose erfahre nicht, wie wenige Kämpfer im deutschen Schützengraben seien. Die Schlacht ist längst verloren. Es war eine grauenhafte Zeit. Also es waren die schlimmsten Tage meines Lebens. Wie war das mit Verdun? Zeigt auch die Hybris der deutschen Militärführung unter General Erich von Falkenhayn, der die französische Militärstärke von Anfang an unterschätzt. Gilt der Franzose doch in führenden deutschen Militärkreisen als kein guter Kämpfer mit Durchhaltewillen. Welche Fehleinschätzung? Die Franzosen waren sehr zäh, sagt ein ehemaliger deutscher Soldat. Die Strategien der Deutschen seien jämmerlich gewesen, genauso wie ihre Schützengräben, die sie zogen. Sogar das hätten die Franzosen besser gekonnt. Von wegen, Nation der Ingenieure. Gleichzeitig, obwohl man sich gegenseitig täglich beschießt und an die Gurgel geht, gibt es eine sonderbare internationale Solidarität in den Schützengräben. Jeder, der hier hockt, egal aus welchem Land er kommt, weiß, dass er am Ende ein armes Schwein ist, das nichts ausrichten kann und dessen sinnloser Tod jederzeit billigend in Kauf genommen wird. Und ich erinnere mich noch eines hellen Mittags in unmittelbar vor Verdun, da wo wir aus den Gräben stiegen, einander zuwinken und uns gegenseitig das zuwarfen, was wir noch hatten. Die Franzosen waren großzügiger wie wir. Vor allem haben sie uns eines herübergereicht, was für uns das Wichtigste war: Wasser. Die Jahreszeiten wechseln, doch die Schrecken nehmen nicht ab. Die Toten hatten die Augen und den Mund voller Schnee. Trifft man als deutscher Soldat im Hinterland auf die einfache französische Dorfbevölkerung, ist man sich schnell einig. Malheur la guerre, pour nous, pour vous, pour tout le monde. Ein Unglück der Krieg, für uns, für euch, für alle. Bei Regen laufen die Bombenkrater mit Wasser voll. Manchmal schwimmen Tote darin. Es bleibt keine Zeit, die Leichen zu bergen und zu begraben. Die ganze Landschaft stank nach Leichen. Anders aber, das ist eine merkwürdige Automatik, wenn wieder der Befehl zum Angriff kam. Dann war die Verbrüderung aus, dann mussten wir angreifen und die anderen schossen. Es war wieder Krieg, im vollen Umfang. In den Kammern der Forts werden die Körper der Verstorbenen wie Holz gestapelt. Weit oben beobachten Soldaten in Fesselballons den Irrsinn. Wie bei einer Spielzeugeisenbahn habe das Gelände ausgesehen. Eine Operette des Angriffs und der Abwehr, der nicht abreißen wollenden Nachschublinien. Die dicke Bertha schießt knapp am deutschen Fesselballon vorbei, 50 Meter, mehr nicht. Nein, angenehm sei das nicht gewesen, aber wir hatten ja unseren Fallschirm dabei. Mit einem beherzten Rettungssprung konnte man sein Leben retten. Aber nur, wenn man den richtigen Zeitpunkt erwischte. Und gerade an meinem Bein, an das linke Bein hier, und da explodiert es, hat mir gleich den Fuß unten weggerissen. Mit dem Stiefel war wie abrasiert, nicht? Ja. Ich hatte gar nichts gesehen, hatte auch nichts davon gemerkt. Gar nichts von gemerkt. Wir verließen nicht eine Stellung, sondern ein Trichterfeld. Ohne Unterstände, ohne Hindernis, ohne Sanitäts. Entsprechende Einrichtungen, kurz und gut, eine Wüste, die Wüste von Verdun. Und kein Mensch von der obersten Führung hat sich darum gekümmert, zu fragen, ist diese Wüste überhaupt noch verteidigungsfähig? Die CD rührt an, auch weil die alten Herren fast alle noch reinen Dialekt sprechen. Norddeutsch, Süddeutsch, Rheinländisch, auch ein Ostpreuß ist dabei. Für viele ist es das erste Mal, dass sie über die Monate in Verdun erzählen. Galt der Erste Weltkrieg doch lange Zeit als der gemütliche Krieg, verglichen mit den Schrecken des Zweiten Weltkrieges. Gemütlicher Krieg? Ein Krieg, in dem die Geschosse auf allen Seiten von Jahr zu Jahr größer und tödlicher werden. Ein Krieg, in dem zum ersten Mal Kleinstädte aus der Luft zerbombt werden, in dem Giftgas eingesetzt wird. Es war ein so furchtbares Feuer, dass wir nur noch auf dem Boden lagen, hier in dem Granatloch. Und warteten auf den nächsten Augenblick, sind wir noch am Leben oder sind wir nicht mehr am Leben. Es gibt noch eine Neuauflage. Ein Klassiker der Friedensliteratur wurde jetzt wieder herausgebracht. Damals antwortete er auf die Schrecken des Weltkriegs. Krieg dem Kriege. Aus dem Jahr 1924. Weniger ein Buch ist das ein wütendes Pamphlet gegen den Massenmord auf den Schlachtfeldern Europas. Menschen aller Länder, so beginnt es. Geschrieben ist es in vier Sprachen, Deutsch, Englisch, Französisch und Niederländisch. Eine Abrechnung mit den Militärführern aus aller Herren Länder, die in Verdun ihre Väter und Söhne der Nation verheizten. Fehlt den Schlachtendenkern, Schlachtenlenkern an Mut, selber in den Kampf zu ziehen und selbst den süßen Heldentod zu sterben. Krieg dem Kriege wurde während der Weimarer Republik zu einem weltweiten Bestseller. Nicht so sehr wegen des Textes von Ernst Friedrich, als vielmehr wegen der 100 Bilder, die den Band prägen. Bilder ohne Weichzeichner, alles andere als Kriegspropaganda. Die Fotos zeigen die ganze tödliche Härte des Schützengrabens und die grauenhaften Verletzungen der Überlebenden. Nackte Leichen, wild übereinander geworfen, Bilder von Erhängten, von Vergasten, dazwischen auch Fotos von den Herrschern in ihrer Freizeit, König George von England beim Segeln, der deutsche Kronprinz beim Tennisspielen. Die Blaublütigen haben noch beide Arme, beide Beine, alles heil, alles fähig. Die Kriegsversehrten, die daneben abgedruckt sind, müssen hingegen mit Armstümpfen und Beinprothesen weiterleben. Viele der Nachkriegsfotos der Kriegsverwundeten habe Ernst Friedrich direkt von Professor Sauerbruch aus der Berliner Charité erhalten, erzählt Tommy Spree. Hätte der einen unglaublichen Fall gehabt, einen Mann beispielsweise, dem der halbe Kiefer durch einen Granatsplitter abhanden kam, dann rief Sauerbruch beim Friedensaktivisten Friedrich an. So entstand ein Teil der Bilder. Tommy Spree, geboren 1940, ist der Enkel von Ernst Friedrich. Er führt das Erbe seines Großvaters im wahrsten Sinne des Wortes weiter, denn er betreibt im Wedding das Antikriegsmuseum, das Ernst Friedrich 1925 eröffnete, damals in Mitte. Der SA und NSDAP war es von Anfang an ein Dorn im Auge, setzten die Nationalsozialisten doch alles daran, die deutschen Kämpfer des Ersten Weltkriegs zu verherrlichen. »Ihr seid nicht tot, ihr lebt in Deutschland«, ließen sie die Jugend 1934 auf dem Nürnberger Reichsparteitag im Chor deklamieren. Das Antikriegsmuseum war da längst gestürmt und geplündert worden und Ernst Friedrich schon 1933 mit der Familie aus Deutschland geflohen. Enkel Tommy, der nach dem Krieg aus England zurückkehrte, so kam er auch zu seinem Namen. Die Berliner Nachkriegsgören nannten ihn Tommy, weil er aus England kam, und Spree, weil Berlin nun seine neue Heimat war. Tommy Spree also lässt 1982 die Institution wieder aufleben. Es ist die Zeit der Friedensbewegung. Mag das Buch »Krieg dem Kriege« heute etwas ältlich anmuten und mit seiner schlichten Wut auf Obrigkeit und Kapital auch etwas naiv wirken, Inhalt und Bilder sind aktuell wie nie. Was auf ganze Nachkriegsgenerationen wie ein Krieg von vorgestern wirkte, ist leider wieder der Krieg von heute. In Syrien werden wie im Ersten Weltkrieg furchtbare Waffen eingesetzt, die furchtbare Verletzungen nach sich ziehen. Auch das Gas fehlt nicht. Zuletzt gab es diese verstörende Meldung, der Islamische Staat hat wohl verbotenes Senfgas im Kampfgebiet eingesetzt, wie in Verdun. Sie hörten, was für ein Irrsinn, wie war das mit Verdun? Teilnehmer der Schlacht erinnern sich. Ein Feature von German Werth, 1977 erschienen, 2016 neu aufgelegt, eine CD, 60 Minuten, erschienen im Linksverlag. Und das Buch »Krieg dem Kriege« von Ernst Friedrich, 1924 veröffentlicht, 2016 neu veröffentlicht. Ebenfalls erschienen im Linksverlag, 20 Euro. Ich verweise auch auf den Artikel von Frau Susanne Leinemann, erschienen in der Berliner Zeitung am 21. Februar 2016. Bye. Neid und hat auch Recht. Er hat Geschmeide, Gold und Hecht. Wir haben Schnaps im Bauch. Wir haben Schnaps im Bauch. Wer Schnaps im Bauch hat, ist bezecht. Und wer bezecht ist, der erst recht. Zu Dingen sich, die jeder schlecht und niedrig findet auch. Der Bürger kann gesittet sein, er lernte Bibel und Latein. Wir lernen nur den Neid, wir lernen nur den Neid. Der Porter trinkt und Shampoos Wein, Lust wandelt fein im Sonnenschein. Er bürstet sich, wenn unser Ein ihn anrührt mit dem Kleid. Oh, wer ist doch ein reicher Mann, der ohne Mühe stehen kann. Gepriesen und geehrt, gepriesen und geehrt. Wo hat der Bürger alles her? Den Geldsack und das Schießgewehr. Er stiehlt es grad wie wir. Bloß macht man uns das Stehlen schwer. Und er kriegt mehr als sein Begehr. Er schröpft dazu die Taschen leer von allem Arbeitstier. Oh, wer ist doch ein reicher Mann, der ohne Mühe stehlen kann. Gepriesen und geehrt, gepriesen und geehrt. Oh, wer ist doch ein reicher Mann, der ohne Mühe stehlen kann. Gepriesen und geehrt, gepriesen und geehrt. Steht ich euch auf der Straße dann, geschont und bade Fritz Johann. Ihr Lumpenvolk, ich spiel euch an, das seid ihr Hunde wert. Niemandsland. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Kontrabanda FM 91.4 in Barcelona. Seit 1998 im Äther. Niemandsland. Ja, wir senden heute von unserem Bauernhof. Die Kuh muss gleich gemolken werden, Werner. Vielleicht könntest du mal in den Stall gehen und die Kuh melken. Geht jetzt nicht, ich muss die Sau rauslassen. Die Sau. Ja, erstmal willkommen. Du warst jetzt ungefähr einen Monat weg oder noch länger. Mhm. Wo hast du dich denn so rumgetrieben, wenn man fragen darf? Hauptsächlich in Barcelona und dann in Freiburg und ein bisschen in der Nähe von Stuttgart darum. Mhm. Und dann noch mal wieder in Katalonien am Strand ein paar Tage und so. Und dann habe ich gedacht, hier ist es so schön, da muss ich ja jetzt nicht sofort wieder ins Niemandsland gehen. Gut, was hast du heute den Hörern anzubieten an aktuellen Themen? Moment, du trinkst gerade Riesenflasche Schnaps da an den Hals gesetzt. Ach nee, ist Wasser, Entschuldigung. Ja. Oder Moment, ist eine Wasserflasche aber mit Schnaps gefüllt? Wer kann das wissen? Nee. Ich werde gleich mal dran riechen. Ich hätte nichts dagegen, aber es ist ja wieder nichts im Kühlschrank. Ja? Also im Moment nur Wasser. Also meinst du, hier bei Kontrabanda ist nie was im Kühlschrank? Manchmal eine verschimmelte Gurke, die jemand von einer illegalen Party vergessen hat. Aber im Kühlschrank ist hier normalerweise nichts. Das stimmt. Gut, vieles passiert in einem Monat. Eine ganze Olympiade ist zu Ende gegangen. Jetzt beginnen oder haben kurz vor ein paar Tagen die Paralympics begonnen, die sogenannte Behinderten-Olympiade. Das klingt sehr schlecht, deshalb sagen wir Paralympics. Und Spanien hat immer noch keine Regierung. Das ist eigentlich einerseits eine gute Nachricht. Eine Regierung in Funktion, wie das so schön heißt, kann weniger Schaden anrichten als eine Regierung in voller Handlungskraft. Die können nämlich Gesetze beschließen, die die Bürger weiter ausplündern, schröpfen. Und die können weiter am Staatshaushalt saugen. Was den Leuten allerdings große Sorgen bereitet, ist der Griff in die Rentenkassen. Diese Regierung hat nun zweimal ganz tief in die Rentenkassen gegriffen, um den Staatshaushalt zu finanzieren. Und das ist besorgniserregend. Während man gleichzeitig gehört hat, Werner, dass die Banken nach den Rettungsaktionen 2008 noch nicht einmal 5% von den 300 Milliarden, die sie bekommen haben, oder wie viel das ist, zurückgezahlt haben. Das heißt, die nehmen den Rentnern aus den Kassen das Geld weg und lassen die Banken aber vor sich hin wursteln und vor sich hin spekulieren. Ja, also ich bin natürlich besonders betroffen als Rentner, ne, nachdem ich jetzt schon, wie lange, 6, 7 Jahre praktisch schon auf Rente bin, kriege ich meine Rente pünktlich, das muss man zugeben. Aber seither gibt's auch, wie in Deutschland, Rentenerhöhungen. Nur hier in Spanien sind es schon seit vielen Jahren jährlich die gleiche Rentenerhöhung, nämlich jedes Jahr 0,25 Euro mehr. Ja, natürlich nicht Euro, sondern Prozent. Ne? Ja. 0,25% jedes Jahr kriegen wir mehr Rente. Ja, die trösten die Leute aber damit, dass sie sagen, ihr habt ja gar keine richtige Inflation. Wir sind ja sogar deflationär. Also bitte, was wollt ihr denn? Genau. Ja, ja. Das einerseits. Zum anderen gibt es, wie gesagt, noch keine Regierung. Hinter den Kulissen wird verhandelt. Es gab, darüber hatten wir letzte Woche berichtet, 2 gescheiterte Amtseinführungsversuche des rechten PP-Politikers Mariano Rajoy. Wir nennen ihn hier natürlich und die Leute, die Bescheid wissen, den Korruptionspaten. Er hat jede Korruptionsaffäre überlebt bis jetzt. Das letzte Ding, was er sich geleistet hat, war, dass er seinen Wirtschaftsminister, einen Mann für die Weltbank, hat benennen lassen, der auch bis in die Haarspitzen korrupt ist, der geheime Konten in Panama hat, der schon als Industrieminister, glaube ich, zurücktreten musste. Und nun wollte man ihm ein lukratives Pöstchen zuschieben und hat gedacht, das kriegen die doch gar nicht mit, die sind doch so doof, die wissen doch gar nicht mal, was die Weltbank ist und was der da macht. Wir müssen dazu sagen, diese Pöstchen sind dekorativ. Die setzen sich dahin, die haben 2-mal im Jahr Sitzung und kassieren dann 200.000 Euro ab als Direktorengehalt oder als Beratergehalt oder wie man das nennt. Das sind reine Pöstchen zum Abkassieren und das ist nun fehlgeschlagen. Die Empörung war groß. Also in diesem konkreten Fall da, Manuel Soria, geht es konkret um 220.000 Euro, die er da bekommen hätte, bei diesem Posten in der Weltbank. Und aber immerhin steuerfrei, muss man natürlich auch noch dazu sagen. Etwas sehr Pikantes, steuerfrei heißt, er hat ja seine privaten, seine Gelder nach Panama verschoben, um keine Steuern zu zahlen. Und jetzt hat man es ihm noch einfacher gemacht. Man hat direkt gesagt, das ist steuerfrei, du musst es noch nicht mal nach Panama verschieben. Ja, ja. So sind die. Also dieser Typ, der ist schon lange in der Politik, hat angefangen auf den Kanarischen Inseln, war dann Bürgermeister und dann ist er mehr aufgestiegen innerhalb der PP. Er war Energieminister, Industrieminister und hat schon vor Jahren dann eben gegen die alternativen Energiequellen seine Politik gemacht, weil eben viele Parteifreunde dann bei Gas- und Elektrizitätsgesellschaften drin sitzen. Und dieser Typ, also wie du gesagt hast, der wurde jetzt im Zusammenhang mit den Panama-Papieren, hat man ihn geschnappt, weil er auftauchte als Geschäftsführer oder Teilhaber bei irgendwelchen Gesellschaften. Daraufhin angesprochen, hat er alles abgestritten, tagelang gelogen vor der Presse und überall. Und nachdem dann aber klar war, dass das alles Kaka war, was er da erzählt hat, dann musste er zurücktreten. Das war erst vor ein paar Monaten, 4, 5 Monaten oder so, glaube ich. Und jetzt also Spanien als Land schickt jetzt dort jemand hin und die wollen diesen Soria dahin schicken, nachdem sie ja gesagt haben, ja, tut uns leid, die Korruptionsfälle, das soll aber nie wieder vorkommen. Wir haben jetzt parteiintern diese moralischen Sachen gesichert, dann Gesetz auf den Weg gebracht, worin die Korruption eingeschränkt werden soll oder nicht mehr möglich sein soll. Genau diese Leute wollen jetzt so ein korruptes Schwein da in die Weltbank schicken. Okay, dann waren viele Leute natürlich überrascht, ja, wie ist das möglich? Und dann ging es wieder los. Alle haben sie gelogen, angefangen vom Präsidenten Rajoy, über den Wirtschaftsminister Dos Santos, über die Cospedal da, die Sekretärin, und haben gelogen, ja, wir mussten das machen, weil der Beamter ist und er hat das Recht dazu. Und wenn wir ihn nicht benannt hätten, dann wäre das illegal gewesen. Und solche Geschichten erzählen und erfinden die sich dann, stellt sich dann raus, dass das auch nicht richtig war, alles, was die gesagt haben zu diesem Skandal. Und dann, ja, wie ging es dann weiter? Dann haben die gesagt, ja, also deshalb hatten wir keine andere Wahl. Und jetzt kommt eben raus, dass sie alle auch gelogen haben, weil wer den auswählt, ist eine Kommission, eine angeblich unabhängige Kommission von, glaube ich, 5 Leuten. Das sind aber alles hohe PP-Funktionäre von dieser Regierungspartei. Ja, gut, jetzt also haben sie, um den Skandal unter den Tisch zu kehren, zurückgezogen, diese Kandidatur. Jetzt schicken sie einen anderen hin. Ja, aber bestraft wird niemand, zurückgetreten ist niemand. Und die Sachen faulen so im Stillen alle weiter vor sich hin. Und der Misthaufen stinkt derweil dermaßen zum Himmel, dass sich viele Leute die Nase zuhalten und sagen, und besonders hier in Katalonien, ich höre es immer mehr, wir müssen raus aus diesem Land. Das hieß ja natürlich, dass ihre Kapitalisten und ihre Politiker besser wären, sauberer und weniger korrupt. Das ist aber leider nicht der Fall. Die sind genauso. Aber das darf man natürlich so laut dann auch wieder nicht sagen, weil dann bekommt man natürlich heftige Widerworte. Da heißt es immer, sie tun's für Katalonien. Das ist ein sehr gebräuchliches Instrument, um alle Wahrheit abzuwehren. Und ich habe für Katalonien in die Kasse gegriffen. Und viele Katalanen, die vielleicht eingedenk des Liedes von Tonsteine Scherben, wir müssen hier raus, na, die wollen jetzt raus, aber aus Spanien, so ein Schwachsinn. Wo man raus müsste, wäre aus dieser Mafia, die uns beherrscht, ja, weil du vorher angesprochen hast, ne, die Bankenrettung, ne, die Bankenrettung hier in Spanien waren 51 Milliarden. 51 Milliarden hat der Staat da reingepumpt. Und wie gesagt, und dann wurde das verkauft. Ne? Großer Erfolg gewesen im Vergleich zu Griechenland. Sehen Sie mal, was sie mit denen gemacht haben, mit der Rettung. Aber wir haben nur die Banken gerettet, und zwar mit unserem eigenen Geld. Und nunca mejor dicho. Und das ist fantastisch, hat überhaupt nichts zu tun mit der Lösung in Griechenland, weil das wird uns hier, den Steuerzahler, nicht einen Zentimo kosten, weil die Banken uns das dann wieder zurückgeben. Okay, und wie du gesagt hast, was ist zurückgeflossen, was haben sie tatsächlich bezahlt? 5% davon. Ja. Und den Rest, vielleicht darf ich dazu anmerken, es gibt keine Rückzahlungsfrist. Das heißt, die Verhandlungen waren ja geheim, die Verträge sind geheim. und Rückzahlungsfrist, soweit das bis jetzt an die Öffentlichkeit durchgedrungen ist, existiert nicht. Die Banken können das theoretisch also auch erst in 350 Jahren zurückzahlen. So viel Freiheit können die sich nehmen. Das heißt, öffentliche Gelder, die sie angeblich gerettet haben, können sie in ein paar hundert Jahren zurückzahlen. Toller Deal, oder? Ja, ja. Gut, Bertolt Brecht hat dazu etwas sehr Interessantes gesagt. Ich habe es zufällig gefunden, ist also nicht vorbereitet, ist ganz spontan. Ich habe hier immer ein kleines Brecht-Büchlein auf dem Tisch liegen, auf dem Studiotisch. Brecht-Kapital, da heißt es. Also, in einer Demokratie heißt es für gewöhnlich, es muss ein Ausgleich geschaffen werden zwischen dem Egoismus derer, die was haben, und derer, die nichts haben. Das ist offenbarer Unsinn. Einem Kapitalisten Egoismus vorwerfen, heißt ihm vorwerfen, dass er ein Kapitalist ist. Einen Nutz hat überhaupt nur er, da es ein Ausnutz ist. Die Arbeiter können doch den Kapitalisten nicht ausnutzen. Der Satz Gemeinnutz geht vor Eigennutz müsste heißen, wenn es ums Ausnutzen geht, darf nicht einer einen anderen oder alle ausnutzen, sondern alle müssen. Und jetzt sagen Sie mir gefälligst, was ausnutzen? Bertolt Brecht. Ja, der Brecht hat es klar. Heute ist es unklar. Heute wissen die Leute gar nicht mehr, was da genau geschieht. Sie wählen, und das ist für uns sehr beunruhigend. Jetzt, glaube ich, am kommenden Wochenende sind Wahlen in Galizien. Und im Baskenland. Am 25. Genau. Also in zwei Wochen. Und in ein paar Wochen sind auch, ich glaube, über nächste Woche sind Wahlen in Berlin. Und da wird sich einiges entscheiden, in welche Richtung das alles gehen wird. Wir fürchten natürlich, wir hoffen, dass es in eine gute Richtung geht, aber zu befürchten ist immer, dass es in eine rechte Richtung geht, besonders hier und in Deutschland. Gut, ein bisschen Musik. Ich habe hier die Platte von Jan Delay, Mercedes Dance, auf dem Plattenteller kreisen. Und ich würde sagen, wir hören da uns mal das Lied an, Ahn ich gar nicht. Das haben wir nämlich noch nie gespielt. Jan Delay. Wieso zum Teufel tragen die Leute Klamotten vom Fischbund? Ich frag, wieso wählen sie FDP? Wieso sie Crack rauchen? Das waren spontan drei kleine Fragen von ungefähr 6000. Wer Antworten hat und die mir sagt, dem schenk ich mein Palituch. Und ich würde auch gern raffen, wieso Leute lachen beim Schulis Manituch. Aber ich sag, ich glaub an den Tag, an dem ich die Scheiße check. Verschiedenster Arten zu allerlei Themen. Fragen wie diese, warum man so viele verlernt, sich zu schämen. Ich frag, wieso zählt eigentlich Geld viel mehr als Würde? Warum ist bei Karriere beim deutschen Fernsehen Gehirn eine Hürde? Wieso gibt es Menschen, die sagen, sie flashen auf Handball und Rosenkohl? Warum gibt's Musikanten aus deutschen Landen fast immer nur ohne so? Ja, und der Tag, wo ich alles erfahr und die Antworten endlich krieg, da gibt's nen Gaudi, der nennt sich St. Pauli, gewinnt dann die Champions League. Ja, und zu diesen anstehenden Wahlen haben wir gerade gesagt, am 25. September diese autonomen Wahlen in Galicien und im Baskenland. Und dann, so wie es aussieht, mit dieser regierungslosen Zeit, dann vielleicht kommen die wieder nicht zu Potte untereinander, dann gibt's halt im Dezember dann die nächsten Parlamentswahlen für ganz Spanien. Aber das wollen wir mal in Ruhe abwarten. Aber gut, egal bei welcher Wahl, die Frage ist halt immer, wen wählst du? Ne? Da präsentieren sich verschiedene Parteien und so. Und wie entscheiden die meisten Leute? Die gucken sich den führenden Kopf im Fernsehen an, sehen dann einen grau melierten Bart, treuherzige Augen hinter starken Augengläsern. Das ist dann der Rajoy, der sieht doch zuverlässig und seriös aus, und dann wählen sie ihn ja halt wieder. Ne? Gut, aber es ist ganz klar, dass also diese Partei genau der Exponent ist für die stärkste Vertretung der, sagen wir, der Vermögenden, der Reichen, der Spekulanten, der Unternehmer, ob das jetzt Banken sind oder nicht, ist egal. Das sind diese Leute, ne? Und werden dann halt trotzdem gewählt. Jetzt die Frage wäre, die anderen, wie verhalten die sich? Was dahinter steckt, ist immer die Ökonomie, die Wirtschaft. Ne? Und wie verhalten sich die anderen dazu? Ne? War das nicht der US-Präsident Clinton, der gesagt hat, it's the economy is stupid, ne? Das ist das Einzige, was zählt, alles andere ist Schall und Rauch. Ne? Und jetzt, wie sieht's hier aus? Diese Regierung tönt natürlich rum. Wir kommen langsam aus der Krise raus, die Wirtschaft wächst wieder, und viele Leute glauben das, aber was ist es da, was da wächst? Zum Beispiel die Börsenkurse, und was aber nicht wächst, ist die Beschäftigung, oder ganz minimal jetzt im Sommer mit dem Tourismus. Es sind immer noch über 20% arbeitslos der Leute, also in Gesamtspanien im Durchschnitt. Und Wachstum, Prognosen, die veröffentlicht werden, die schwanken so zwischen 0,1 und 0,7%, wird dann laufend verändert, wie es gerade passt. Aber die Ideologie muss da sein, Wachstum, es passiert Wachstum. Dann, wie du vorher gesagt hast, die Inflationsrate, ne, um 0 rum, 0,1, 0,2, wo eigentlich das ideale Ziel, wie viele Ökonomen behaupten, wäre, 2% Inflationsrate soll man anstreben, dann ist alles mehr oder weniger im Gleichgewicht und das Wachstum ist garantiert. Na gut, dann die sogenannten Negativzinsen, also das heißt, dass die Europäische Zentralbank den Banken das Geld förmlich nachschmeißt, und die Banken wiederum, die schmeißen das Geld dann möglichen Kunden nach, also bieten an die billigsten Kredite, was man jemals gehört hat. Ne? Aber wie es dann halt so ist, wie Keynes schon gesagt hat, die Pferde saufen nicht. Ne? Sie haben den Trog voll Wasser, aber sie saufen nicht. Was ist denn hier los? Ne? Ja, warum saufen sie nicht? Weil sie keinen Durst haben. Ein Unternehmer nimmt nicht einen Kredit auf, weil er unheimlich billig ist, sondern nimmt dann einen Kredit auf, wenn er eine Gewinnerwartung hat. Ja? Und solange das nicht da ist, wird sich da nichts tun. Ne? Und dann kommt dazu, dass sich in Spanien auch jetzt dieses Jahr wieder nicht erfüllt hat, die Vorgabe, Defizit zu reduzieren aus Brüssel. Ne? Hatten sie schon eine Sanktion ausgesprochen, ein Bußgeld für Spanien, das wurde dann aber gnädigerweise ausgesetzt, damit der Rajoy bei der letzten Wahl nicht zu viel Probleme hat. Ne? Und also da läuft nichts. Ne? In die reale Wirtschaft fließt kein Geld. Die Leute, die dann Geld aufnehmen, was machen die damit? Die spekulieren halt. Ne? Und zwar mit so irgendwelchen windigen Risikopapieren. Ne? Also du kannst heute unheimlich viel Geld verdienen mit Wetten. Du wettest einfach, ob ein bestimmtes Unternehmen jetzt bankrott geht oder nicht oder innerhalb von welcher Zeit. Ja? Oder mit Devisen spekulieren, ne? Wie entwickelt sich der Kurs zwischen dem Schweizer Frankli und dem japanischen Yen zum Beispiel, kann man unheimlich viel Geld verdienen. Ne? Dann spekulieren mit den Rohstoffpreisen auf den Weltmärkten, ne? Und nicht nur Petroleum, sondern auch Lebensmittel, Mais, Weizen, alles, ne? Ja, und wenn dir das auch noch alles zu unsicher ist, was machst du dann? Dann spekulierst du mit Immobilien. Trump, dieser Typ da in den USA, der hat schon vor 4 Jahren, wo überhaupt noch niemand den kannte, als in den USA war er bekannt als erfolgreicher Unternehmer, der hat damals schon gesagt, als Empfehlung an die sogenannten Investoren, die Investmentfonds und so, jetzt Spanien, jetzt müsst ihr nach Spanien gehen, dort kann man jetzt Schnäppchen machen. Und er hatte recht in diesem Fall, er hatte sehr oft nicht recht, aber hier ja. Also in Barcelona zum Beispiel werden jetzt wieder gehen die Wohnungspreise nach oben, es werden Wohnungen verkauft, wieder mehr denn jemals. Ne? Der Quadratmeterpreis ist in einem Jahr um 9% angestiegen und von allen diesen, das ist ja nichts Schlechtes, eine Wohnung zu verkaufen oder zu kaufen, ne? Wenn du da einziehst und da wohnst, aber die kaufen natürlich aus anderen Gründen diese Fonds und von allen abgeschlossenen Geschäften 40% wird von solchen Leuten getätigt, also Investmentfonds, nicht von Privatleuten. In der Barceloneta, in dem touristischen Stadtteil hier unten am Meer, sind es 84% der abgeschlossenen Geschäfte, die auf das Konto von diesen Typen kommen. Und natürlich im ganzen Zentrum von Barcelona auch, im Gótico, Eixample, Gràcia, Poble Sec auch, findet überall das Gleiche statt. Ne? Und auch da ist eine ganz logische Erklärung, dass es so ein Kollateralschaden ist von der Zinspolitik, von der Europäischen Zentralbank, ne? Den Spekulanten das Geld in Rachen zu schmeißen. You are listening to Niemands Land, a radio show in German. 91.4 FM Contrabanda in Barcelona. You are what you hear. Wie Varoufakis gesagt hat, es ist nicht zu wenig, es ist zu viel Geld da. Die Zahlen, auf die du dich beziehst, wurden in einer Studie, die vom Rathaus von Barcelona in Auftrag gegeben war, jetzt die letzten Tage hier veröffentlicht. Noch ein paar Minuten bis zu den Nachrichten bzw. den Katastrophen. Mittlerweile hat es sich wieder ein bisschen bewölkt hier im Zentrum von Barcelona. Wir applaudieren, wir begrüßen das. Wir finden das toll. Hoffentlich wird es auch ordentlich regnen heute noch. Hoffentlich regnet es mal so 3-4 Wochen durch. Das würde einen großen Nutzen haben, dadurch würde die Kanalisation durchgespült. 20% mehr Touristen sind in diesem Sommer in der Stadt gewesen. Und interessant, Werner, ich weiß nicht, ob dir dieses Detail bisher entgangen ist, die realen Arbeitsplätze sind aber in Hostellerie und im Fremdenverkehr um 5% zurückgegangen. Das heißt, die haben mit weniger Personal 20% mehr Touristen verfüttert, bespaßt, bealkoholisiert und begastronomiert. Dann sagt man immer, toll, schafft doch Arbeitsplätze, noch mehr Tourismus. Aber gut, da werden wir gleich im Katastrophen-Barcelona-Blog noch kurz darauf eingehen. Eine Band, die ich im Laufe der Sendung noch kurz vorstellen möchte, ist eine Band, die heißt Höchste Eisenbahn. Höchste Eisenbahn ist eigentlich ein geflügeltes Wort auf Deutsch, eine Redensart, die heißt, wenn etwas sehr dringend ist oder wenn etwas längst überfällig ist, dann sagt man, das ist aber Höchste Eisenbahn. Die Gruppe Höchste Eisenbahn hat ein neues Album herausgebracht, ihr zweites Album. Die hat dieses Album sozusagen auf die Schiene gesetzt. Das Album heißt Wer bringt mich jetzt zu den anderen? Erschienen bei Tapete Records und in der Musikzeitschrift Melodie und Rhythmus hat dieses Album 9 von 10 Sternen bekommen. Das ist also fast schon die Perfektion. Ich möchte ein Lied von diesem Album spielen. Vor den Katastrophen. Das Lied heißt Lisbeth. Ich denke, dass du dich irgendwo an jemanden verschwendest. Ich weiß, dass Besitzen wollen das dunkelste Gefängnis ist. Ich lerne Seiten an mir kennen, die kennen mich nicht. Draußen ist alles da, auch wenn es niemand bezahlt hat. Der Himmel ist so hoch, wie ich ihn mit viel gemalt habe. Es ist Montag, jemand schiebt sein Sofa nach Hause. Nebenan auf dem Schulhof ist Pause. Seit ich dich kenne, hab ich keine Ruhe. Sag all deinen Freunden, am besten noch heute, unsere Liebe wird aufgehen, wie eine Blume. Wie eine Blume. Als ich dich traf, war ich alleine, ich war erst 3. Ob es irgendwann ein viertes Mal gibt. Ich bin liegen geblieben, weil jeder sagt, es ist meins. Ich am Wander nur festhält und ihn zu Boden reißt. Dann bist du frisch wie ein Morgen, an dem ich ausgeschlafen bin. In mein Leben gestolpert, hast mir gesagt, wer wir sind. Ich kann auch sehen, wie du neben mir lagst. Wir wurden neu geboren und wurden unsichtbar. Seit ich dich kenne, hab ich keine Ruhe. Was sein kann, ist so einfach, wenn du leicht bist, nicht wenn du es dir leicht machst. Ich kenne, hab ich keine Ruhe. Sag all deinen Freunden, am besten noch heute, unsere Liebe wird aufgehen. Hey! Eine kleine Korrektur, das war nicht das Lied Lisbeth, sondern das war das Lied Blume von der Gruppe Höchste Eisenbahn. Dazu gibt's nach den Katastrophen ein paar Informationen. Beginnen möchte ich heute den Katastrophenblock mit den Barcelona-Nachrichten im Niemandsland. Es ist Samstag, der 10. September 2016. Es sind gefühlte 11 Uhr. Die Temperaturen hier im Studio liegen bei 29 Grad. Luftfeuchtigkeit sehr hoch. Barcelona-Nachrichten im Niemandsland. Notícies de Barcelona a Niemandsland. Und die erste Meldung kommt vom Montag. Die bezieht sich auch direkt auf das Klima. Rekordtemperaturen in ganz Spanien, Hitzerekorde für September auf der ganzen Iberischen Halbinsel. Über 40 Grad werden an vielen Orten gemessen. Der heißeste September seit Menschengedenken. Auch Barcelona glich in den letzten Tagen einem Backofen oder einer Sauna, wie man will. Dann gab's die Top-Meldung vom Dienstag plus Foto von Anna Gabriel auf allen Titelseiten der Presseerzeugnisse. Die linkskatalanistische CUP rettet die rechtskatalanistische Koalition um Präsident Puigdemont durch ihr Ja zum Haushalt, das heißt zum katalanischen Regionalhaushalt. Doch will man vorerst auf das schon sprichwörtliche Rui verzichten. Werner, du weißt garantiert, was das Rui ist. Das Rui ist das Referendum Unilateral para la Independencia. Politik, die das Unabhängigkeit Rui. Ausrufen. Genau, das Rui. Ruhig, ruhig, ruhig. Aber da bin ich ganz ruhig, das wird nicht passieren. Gut, dieses Ruhig war bisher eine Vorbedingung der CUP für die Zustimmung zum Haushalt der Rechtskatalanisten. Nächste Meldung. Das Rathaus von Barcelona strebt eine neue Regulierung des Autoverkehrs in der Innenstadt an und erwägt Zugangsbeschränkungen und Fahrverbote für private Kfz. Dies auch aufgrund der absolut schlechten Luftqualität in Barcelona, die weit unter den europäischen Standards liegt. Eine neue Plage ist in der Stadt aufgetaucht. Bei Hausräumungen und Zwangsräumungsverfahren tritt in letzter Zeit immer öfter an verschiedenen Orten der Stadt die sogenannte Firma Desocupa in Erscheinung. Es handelt sich hier um ein privates Rausschmeißerunternehmen, das auf Verlangen der Besitzer einen Trupp kräftiger Männer schickt, um die Haus- oder Wohnungsbesetzer einzuschüchtern und notfalls die Zwangsräumung ohne richterlichen Räumungsbefehl selbst auf irgendeine Art durchzuführen. Da wurden Fälle bekannt, wo diese kräftigen jungen Männer ordentlich gegen die Türen getreten haben die Leute angebrüllt, die sind erstmal aus ihrer Wohnung raus und haben dann gleich ein neues Schloss eingebaut und die nicht mehr reingelassen. Verschiedene Kollektive der Stadt stellen die Legalität von Desocupa natürlich in Frage und drängen das Rathaus dazu, diese Praxis schleunigst zu unterbinden. Wenn du unsere Politiker fragst, dann sagen sie, ja, das mag vielleicht nicht alles so koscher sein, aber sie erfüllen ja eine soziale Funktion. Also so eine Frechheit haben die keinerlei Hemmung, das auszusprechen. Es gibt natürlich manchmal Zweifelsfälle. Es ist wirklich schon passiert, dass fremde Leute eine Wohnung besetzt haben, die anderen gehört und die zufällig für ein paar Wochen nicht da waren. Und die dann aus der Wohnung zu kriegen, ist natürlich schwer. Aber gut, das sind andere Fälle. Die nächste Top-Meldung ist der FC Barcelona. Werner, das dürfte dich interessieren. Bleib noch hier, rauch noch nicht. Stell dich deiner Verantwortung als Messi-Verehrer. Der FC Barcelona hat seinen Trikotwerbevertrag mit dem Frauen-Apartheidsregime Katar um weitere 4 Jahre verlängert. Ja, das stimmt. Es gibt also viele, viele Millionen in die Kassen der Manager. Das stimmt, das ist leider so. Ich bedauere das auch sehr. Also ich bin immer schon ein Fan gewesen von Katar. Nein. Den Scheiß. Das Trikot zu tragen mit den Farben vom Club und sonst nichts. Ne? Notfalls noch UNICEF, aber jetzt Katar, das geht natürlich gar nicht. Aber gut, haben sie jetzt nochmal verlängert. Aber es gibt Bestrebungen innerhalb vom Fußballclub Barcelona, diese Katar-Geschichte fallen zu lassen. Dann kommt natürlich ein anderer multinationaler Konzern als Ersatz. Aber gut, aber insofern ist natürlich Barca genauso scheiße wie Real Madrid oder Manchester City oder die anderen alle. Ne? Aber trotzdem ist es eben der Barca. Und die spielen so wunderbar schön und fantastisch. Und ich bin froh, dass jetzt diese schreckliche, diese fußballlose Zeit nach 2 Monaten endlich zu Ende ist, weil heute Abend ist schon das 3. Saisonspiel hier im Nou Camp gegen Alaves, wo man natürlich sagen kann, das ist gegessen. Aber wie Matthias Hammer schon wusste, das nächste Spiel ist immer das nächste. Fußballlose Zeit stimmt nicht. Du bist natürlich kein Fußballfan, du bist Barca-Fan. Das ist etwas anderes, das sind 2 verschiedene Welten. Fußball hatten wir genug in diesem Sommer. Wir hatten natürlich die Europameisterschaft, das wahnsinnige Endspiel zwischen Frankreich und Portugal. Dann hatten wir bei der Olympiade jede Menge Fußball, auch sehr schönen Frauenfußball. Und wir hatten natürlich eine Neuauflage unter anderen Bedingungen des Endspiels von 2014 in Rio, in Brasilien, zwischen Deutschland und Brasilien. Da gab es allerdings eine andere Besetzung. Die Brasilianer waren mit der A und die Deutschen waren mit einer sehr gut gestellten B-Mannschaft angetreten unter Horst Rubesch, dem Ungeheuer, und die haben da doch einen teilweise ganz flotten Fußball geliefert. Weitere Meldungen vom Mittwoch hier aus dem Rathaus. Rathausmeldungen aus einer vom Rathaus, wie vorhin zitiert, in Auftrag gegebenen Studie zur Wohnsituation in Barcelona geht hervor, dass 4 von 10 Touristenapartments illegal sind, das heißt keine Lizenz besitzen. 15.881 Touristenwohnungen gibt es in Barcelona, 9.606 haben eine Lizenz, 6.275 nicht, das heißt 39,5% des Angebots ist illegal. Das Rathaus hat diesen Illegalen den Kampf angesagt. Die Zahlen bilden die Grundlage für einen Plan zur besseren Regulierung des Tourismus und seiner schädlichen Auswirkungen auf die Lebens- und Arbeitssituation der lokalen Bevölkerung hier in Barcelona. 84% aller Immobiliengeschäfte im Stadtteil Barceloneta von Barcelona werden durch Investorengruppen abgewickelt. Klangvolle Namen des spanischen Indie-Rocks und Pops sind für die kommenden La Merced-Feiern angesagt. Manu Chao, Kiko Veneno, Nino de Elche, Love of Lesbians oder Triangolo de Amor werden auf den öffentlichen Plätzen dem Publikum einheizen. In ungefähr 10 Tagen geht's los. Las Fiestas de La Merced. Meldungen vom Donnerstag. Donnerstag-Nachrichten. 2 rechtsradikale Männer wurden am U-Bahnhof Jaume Primer am Mittwoch von der Polizei festgenommen, weil sie eine gesichtsverschleierte Musulmanin beleidigt und getreten haben sollen. Die Frau sei schwanger, wie es heißt. Die Täter sollen Fans des Fußballclubs Espanyol Barcelona sein. Sie befinden sich mittlerweile wieder auf freiem Fuß, da, wie es offiziell heißt, der Schaden gering sei. Die Stadt befindet sich in diesen Tagen bereits im Independentista-Fieber und Taumel. An vielen Orten, aus Fenstern und an Balkonen, hängt bereits die sogenannte Estelada, das heißt die Estelada-Fahnen. Das sind die Fahnen mit dem Stern, Symbol der geforderten Unabhängigkeit Kataloniens. Auch Parolen wie Unabhängigkeit ist soziale Gerechtigkeit sind überall zu lesen. Nächste Meldung. Nun hat auch die USA Barcelona als Tourismusziel auf dem Radarschirm. Die norwegische Low-Cost-Fluggesellschaft Norwegian kündigt an, ab 2017 Direktflüge aus verschiedenen Städten der USA nach Barcelona anzubieten. Aus Miami, New York, San Francisco und Los Angeles. 179 Euro soll die Strecke El Prat-Ostküste, 199 Euro El Prat Westküste kosten. Uiuiui, also noch mehr Touristen, noch mehr Investoren, noch mehr Gentrifizierung. Wirk, stöhn, ächz. Barcelona-Nachrichten im Niemandsland. 1123 Anwohner von Barcelona haben in den letzten Wochen auf eine Briefkastenaktion des Rathauses geantwortet und illegale Touristenwohnungen in ihrem Haus angezeigt. 800.000 Briefe hat das Rathaus verschickt und die Bewohner zur Komplizenschaft aufgefordert. Mein Kommentar dazu ist, ich finde diese Maßnahme sehr umstritten. Ich finde das sehr, sehr heikel, was das Rathaus da gemacht hat. Eine Sache ist, dass die Leute selber genervt sind und sich beschweren, dass in ihrem Haus eine illegale Touristenwohnung ist. Andererseits ist es aber ein Aufruf zum Denunziantentum, wenn eine staatliche oder eine kommunale öffentliche Institution die Bürger aufruft, andere Bürger, aus welchem Grund auch immer, zu denunzieren. Das hören wir hier im Niemandsland gar nicht gerne. Das Rathaus hat sich hier natürlich die Inspektoren gespart. Die Leute sollen selber kleine Inspektoren sein und ihren Häusern nachforschen, ob da illegale Touristenwohnungen sind. Es gibt illegale Touristenwohnungen, die wir, zumindest ich, sehr begrüßen, denn sie sind nett, ruhig und anständig und helfen Familien, die wirklich im sozialen Abseits leben und sitzen, über die Runden und ans Monatsende zu kommen. Die vermieten ein, zwei kleine Zimmer in ihren Wohnungen. Und so etwas ist völlig okay. Wer das denunziert, das können wir eigentlich nicht vertreten. Wir sind also gegen diese Maßnahme des Rathauses von Barcelona. Schade, Ada Colau, da warst du falsch beraten. Also ich bin nicht so hundertprozentig dagegen, natürlich Nachbarn zu denunzieren, hört sich natürlich sehr schlecht an. Der schlimmste Hund im ganzen Land ist und bleibt der Denunziant. Aber sehr viele von diesen Fällen sind ja nicht die deine kleinen Nachbarn von nebenan, die jetzt noch ein bisschen Geld verdienen wollen, um die Rente aufzubessern, sondern viele davon sind inzwischen regelrechte Gesellschaften, ja, die damit Geld machen und natürlich steuerfrei. Und also wenn die auffliegen, dann kann man das nur unterstützen. Also wenn das muss jeder dann selber einschätzen, wie es aussieht bei ihm im Wohnblock, um welche Art von Untervermietung, in Anführungszeichen sagen wir mal, es sich da handelt. Und die letzte Barcelona-Meldung im heutigen Barcelona-Katastrophenblock. Ab sofort sollen Betriebe, Geschäfte und Institutionen aus Kultur und Unterhaltung die Immobiliensteuer fast vollständig subventioniert bekommen. Das heißt, 95% soll für sie erlassen werden. Mit dieser Maßnahme gesegnet werden Buchhandlungen, Kinos, Theater und Konzertsäle. Damit will das Rathaus von Barcelona die Kultur fördern und kulturelle Institutionen begünstigen gegenüber dem Kommerz. Das ist natürlich wieder eine tolle Sache. Das heißt, das Rathaus macht sehr, sehr viele gute Sachen im Moment und wir begrüßen das. Kommen wir zu den normalen Nachrichten, das heißt zu den normalen Katastrophen. Was ist alles so passiert? Ich möchte diese Katastrophenberichterstattung mit einem Kommentar einleiten, den ich im Spiegel diese Woche gelesen habe. Den hat geschrieben Herr Armin Mahler und der sagt etwas sehr Interessantes. Es geht um den Kapitalismus, jawohl. Margrethe Vestager hat Mut. Die EU-Kommissarin legt sich mit Apple an, mit der amerikanischen Regierung und mit Irland, das den eigenen Vorteil über den der übrigen EU-Mitglieder stellt. Dass Apple nun 13 Milliarden Euro Steuern plus Zinsen nachzahlen muss, ist gut und richtig, aber es kann nur ein Anfang sein. Es geht nämlich nicht nur um Apple und nicht allein um Steuern. Es geht darum, dass der Staat beweist, wer im Zweifel das Sagen hat, dass es sich die Spielregeln nicht von internationalen Konzernen aufdrängen lässt. Er muss sie selbst vorgeben und ihre Einhaltung garantieren. Das Kräfteverhältnis zwischen Wirtschaft und Politik hat sich verschoben. Viele der alten Regeln und Gesetze zur Regulierung des Marktes taugen nicht mehr. Sie wurden gemacht für eine Wettbewerbswirtschaft, die es im Zeitalter der Digitalisierung immer weniger gibt. Die mächtigsten Konzerne sitzen heute im Silicon Valley und sind doch omnipräsent in jedem Haushalt, auf jedem Smartphone. Ihre Macht beruht auf den Daten der Nutzer. Je mehr sie davon sammeln, desto besser ist ihr Produkt und desto größer ist die Hürde, die neue Wettbewerber überwinden müssen. Das macht sie zunehmend unangreifbar. Also zu dieser Apple-Geschichte da in Irland. Also es ist richtig, ne, dass die Europäische Kommission tatsächlich Apple 13 Milliarden nicht erhobene Steuern vorwirft und dass sie jetzt eben dafür bestraft werden sollen mit einem riesigen Bußgeld. Aber das eigentlich traurige Geschichte ist, wie reagiert die Regierung in Irland, ja, die müssten sich ja eigentlich freuen, wenn sie jetzt da 13 Milliarden dann wieder Steuern mehr in der Kasse haben. Ne? Aber was machen die? Die legen Widerspruch ein gegen, gegen diese Entscheidung der Europäischen Kommission. Ne? Und das zeigt halt wieder mal mehr, wie das einfach nicht so ist, wie viele naive Leute glauben, dass wir die Regierung wählen und die macht dann, erfüllt sie oder nicht, ihr Programm. Aber es ist im Grunde völlig egal, welche Partei man wählt, weil die Macht in dieser Gesellschaft haben eben nicht die Politiker. Und ob sie jetzt in absolute Mehrheit regieren oder in einer Koalition, die Macht überall haben die großen Konzerne. Und die Politiker, das sind nur Erfüllungsgehilfen oder die Schoßhündchen, die Marionetten von diesen Leuten. Ne? Oder Österreich jetzt, da der Regierungschef von Österreich, ein gewisser Herr Kern, der hat jetzt gesagt, dass jedes Wiener Kaffeehaus, dass jede Würstchenbude mehr Steuern bezahlt als ein multinationaler Konzern. Ne? Als Starbucks führt er an zum Beispiel, die haben in einem Jahr ganze 1400 Euro Körperschaftssteuer bezahlt. Ja. Ja, das hat doch dieser Soko gesagt. Er zahlt weniger Steuern als seine Putzfrau. Der Multimilliardär, der Spekulationsgott. Ja, so sieht's aus. Die Politiker sind Lobbyisten und sind Befehlsempfänger der multinationalen Konzerne. Wenn sich nun mal ein paar trauen, dagegen anzugehen, dann kann man schon jubeln und aufjaulen vor Freude und dafür beten, dass sie keinen Hubschrauber- oder Autounfall haben. Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Türkei und EU nähern sich wieder an. Nach einem Treffen mit den EU-Außenministern im slowakischen Bratislava erklärte der türkische Europaminister Celik, sein Land werde sich an das Flüchtlingsabkommen halten. Wegen der Sicherheitslage würden die Antiterrorgesetze aber nicht gemildert. Kurdendemonstration in Köln. Etwa 30.000 Teilnehmer haben gegen die Politik des türkischen Präsidenten Erdogan protestiert. Sie kritisierten das Vorgehen Ankaras gegen Kurden im eigenen Land sowie im benachbarten Syrien. Mehr als 1.000 Polizisten waren im Einsatz. USA und China ratifizieren UN-Klimaschutzabkommen. Vor Beginn des G20-Gipfels in Hangzhou übergaben US-Präsident Obama und sein chinesischer Kollege Xi Jinping an UN-Generalsekretär Ban die Dokumente für einen formellen Beitritt zu dem Abkommen. Das Abkommen soll die Erderwärmung auf weniger als 2 Grad begrenzen. Rajoy scheitert erneut mit Regierungsbildung. Spaniens amtierender Ministerpräsident hat auch die 2. Vertrauensabstimmung im Parlament verloren. Sollte es bis Ende Oktober keine Regierung geben, müssen die Spanier voraussichtlich im Dezember erneut wählen. NASA veröffentlicht erstmals Fotos vom Nordpol des Jupiters. Die Aufnahmen wurden von der Sonde Juno geschickt. Die NASA will erforschen, ob der Jupiter, der größte Planet des Sonnensystems, einen festen Kern hat und wie viel Wasser es dort gibt. Das Wetter. Morgen im Südosten anfangs noch überwiegend freundlich, sonst bei wechselnder bis starker Bewölkung Regen und Schauer. Örtlich auch kräftige Gewitter mit Sturmböen, Höchstwerte 17 bis 27 Grad. Ni lyssnar på Niemandsland. Ett radioprogram på tyska, 91,4 FM kontrabanda. En fri röst i en värld med lite frihet. Thema Prozesse. Der unter Terrorverdacht stehende islamistische Prediger Sven Lau alias Abu Adam ist von einem ehemaligen Mitstreiter erneut schwer belastet worden. Lau, eine der schillerndsten Figuren der deutschen Salafistenszene, bedrängte demnach Glaubensbrüder massiv, damit sie sich am bewaffneten Kampf in Syrien beteiligen. Übrigens, dieser Lau war früher Feuerwehrmann. Der war bei der Feuerwehr Und die Bild hatte da eine schöne Schlagzeile: Vom Feuerwehrmann zum Brandstifter. Zudem soll dieser Lau im Sommer 2013 Einfluss auf die Zusammensetzung einer dschihadistischen Kampftruppe genommen haben, die sich später in Teilen dem Islamischen Staat anschloss. Der aus Mönchengladbach stammende Konvertit Lau, bekannt auch als Initiator der Wuppertaler Scharia-Polizei, das ist kein Witz, sondern die gingen da Patrouille mit Peitschen und Knüppeln und prügelten die Frauen von den Bürgersteigen, wenn die Fingernägel lackiert hatten oder sonst etwas, was diesen selbsternannten Gottesagenten nicht gefiel. Dieser Typ muss sich vom kommenden Dienstag an vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf verantworten. Der 35-Jährige soll für die syrische Terrororganisation Jayash al-Muhad Shirin W. al-Ansar, genannt Yamwa, Kämpfer rekrutiert sowie Geld- und Nachtsichtgeräte besorgt haben. Dann können sie auch nachts schön Leute abknallen aus der Dunkelheit. Thema Flüchtlingskrise. 3 Millionen Überstunden. Bei vielen Überstunden, die Beamte und Behördenmitarbeiter wegen der hohen Zuwanderung seit 2015 geleistet haben, stellen das Bundesinnenministerium BMI vor ein Problem. Allein bei der Bundespolizei wurden, Achtung, 3 Millionen Stunden angehäuft. Überstunden. Beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge sieht es ähnlich aus. Formell muss Mehrarbeit von Beamten innerhalb eines Jahres mit Freizeit ausgeglichen werden. Was bedeuten würde, dass rechnerisch mehr als 1500 Polizisten ungefähr ein Jahr lang zu Hause bleiben sollten. Deutschland ist ein starkes Land und das Motiv, in dem wir an diese Dinge herangehen, muss sein, wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Wir schaffen das und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden, muss daran gearbeitet werden und der Bund wird alles in seiner Macht Stehende tun, zusammen mit den Ländern, zusammen mit den Kommunen genau das durchzusetzen. Ja, das ist der Discurso Unico der Kanzlerin Angela Merkel. Wir schaffen das, wir schaffen das, wir schaffen das. Nichts ist geschafft, im Gegenteil, die Situation wird immer schlimmer, die Polarisierung in Deutschland wird immer größer, der Hass wird immer akzentuierter. Die CDU verlässt sich seit Jahren auf die Strahlkraft von Angela Merkel. Doch ein Jahr vor der Bundestagswahl zeigt sich, dass die Kluft zwischen Kanzlerin und Bürgern gefährlich tief geworden ist, schreibt der Spiegel in seiner Ausgabe von dieser Woche. Es hat sich etwas verschoben zwischen der Kanzlerin und den Bürgern. Über Jahre stand sie weit oben auf den Umfragetreppen. Kaum ein Kanzler in der Geschichte der Bundesrepublik war so beliebt wie sie. Nun wünschen sich 51% der Deutschen, dass sie nicht mehr zur nächsten Bundestagswahl antreten möge. In den vergangenen Jahren machte Merkel mit dem Versprechen Wahlkampf, dass sie schon wisse, was für das Land gut sei. Sie kennen mich, war der entscheidende Satz im Fernsehduell mit ihrem Herausforderer Peer Steinbrück im Spätsommer 2013. Nun, 3 Jahre später haben die Deutschen das Gefühl, dass sie Merkel doch nicht so gut kennen, wie sie dachten. In der Flüchtlingspolitik hat sich eine neue Merkel offenbart. Eine Kanzlerin, die sich um die Meinung vieler Anhänger nicht schert und die unbeeindruckt ihre Politik verteidigt, die sie für richtig hält. Daraus resultiert die Kluft, die sich zwischen Merkel und vielen Bürgern auftut. 2/3 der Deutschen sind unzufrieden mit ihrem Agieren in der Flüchtlingskrise. Aber Merkel beharrt darauf, Fehler allenfalls im Detail gemacht zu haben. Merkels Leute im Kanzleramt erklären, dass das ein Zeichen besonderer Standhaftigkeit sei. Aber es ist ein schmaler Grat zwischen Prinzipientreue und Starrsinn. Viele in der Union haben das Gefühl, dass Merkel nicht mehr die Kraft hat, jenes Quäntchen Pragmatismus aufzubringen, das notwendig ist, um zumindest einen Teil jener Wähler zurückzugewinnen, die sich von der CDU abgewendet haben. Viele in der CDU sehen das genauso und die Wähler offenbar auch. Bei der Berlin-Wahl am 18. September, also heute in einer Woche, könnte die CDU zur viertstärksten Kraft schrumpfen. Selbst wenn es nicht so schlimm kommt, so ist klar, einen positiven Merkel-Effekt gibt es nicht mehr. Aus dem Kanzlerbonus ist ein Kanzler-Malus geworden. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, Sozialleistungen kürzen, Löhne senken und Leute entlassen. Was für ein schöner Sonntag. Wie haben wir die Umfrage vor uns liegen zur Berlin-Wahl? Welche Partei würden Sie wählen, wenn am kommenden Sonntag die Wahl im Berliner Abgeordnetenhaus wäre? Da gibt es 24 4,3% der Stimmen für die SPD. Das sind 4,3 weniger als bei den vorherigen Wahlen. Die Grünen legen mit 1,4% leicht zu, 19%. CDU verliert sehr viel, 6,3% und bleibt bei 17%. Die Linke immerhin gewinnt 5,3% und kommt ebenfalls auf 17%. Aber die rechte AfD, also die Anti-Flüchtlingspartei, so könnte man sie nennen, bekommt sage und schreibe aus dem Stand 10%. Und selbst die totgeglaubte FDP bekommt 3% mehr und ist wieder ungefähr bei 5% und kann sich da wieder vielleicht ins Parlament einnisten. Ja, Thema Hauptstadt. Die SPD will in Berlin die Große Koalition beenden und ein Linksbündnis schmieden. Die Landtagswahl gilt als Test für den Bund. Doch die Partei schwächelt, schreibt der Spiegel hierzu. Ein Linksbündnis wäre natürlich SPD und Linke, die hätten dann über 40% und könnten dann vielleicht noch die Grünen dazu nehmen, dann hätten sie eine bequeme Mehrheit. Das wäre dann ungefähr, Moment, das wäre dann so eine Art, Jamaika ist es nicht, Kenia ist es nicht. Welches Land hat denn die Farben Rot, Grün und Lila? Gibt es da ein Land, das die Farben Rot, Grün, Lila hat? Ich glaube, es gibt keins auf der Erde. Gut, die Regierungsbildung nach dem 18. September dürfte schwieriger werden als sonst. Gleich vier Parteien, also SPD, Grüne, CDU und die Linke, bewegen sich um die 20%. Die AfD werden 8-15% bekommen, wahrscheinlich, das wird ihnen zugetraut, und die FDP könnte knapp den Wiedereinzug schaffen. Berlin hätte dann ein 6-Parteien-Parlament. Zweierkoalitionen wären so gut wie ausgeschlossen. Es gibt ja den berühmten Spruch, früher war alles besser. Es gibt aber auch den Satz, früher war alles schlechter. Und früher war die Zukunft auch noch besser als heute. Ne? Genau. Wenn wir uns Science-Fiction-Filme von früher angucken, da war alles viel rosiger geschildert. Utopien statt Dystopien. Es geht um das Thema Demokratie. Demokratisierung der Welt schreitet voran. Man sorgt sich derzeit sehr darum, dass in der Politik die Falschen gewinnen. In Österreich könnte es knapp werden. Ungarn spielt schon längst verrückt. Die Polen scheinen für einen Moment verloren. Und in Amerika macht ein kryptofaschistischer Clown die Wahlen zur Horrorshow. Der Autoritarismus, so ein verbreitetes Gefühl, hebt sein hässliches Haupt. Und Demokratie auf dem Rückzug ist eine beliebte Schlagzeile. Nun, die Wachsamkeit des Augenblicks ist wichtig, aber der Blick auf das langfristige Ganze auch. Laut Freedom House, einem globalen Demokratieindex, hat der Anteil der Demokratien an allen Staaten ein bisschen zumindest zwischen 2005 und 2015 tatsächlich abgenommen um 2 Prozentpunkte oder von 46-44%, während der Anteil der Autokratien im selben Zeitraum ein bisschen zunahm, ebenfalls um 2% oder von 24-26%. Vergrößert man den Zeitraum, wie es der Polity-IV-Index tut, so erkennt man, dass noch um 1900 rund 70% der Menschheit in Autokratien und Kolonialregimen lebten. 1943 gab es gerade mal 9 demokratische Staaten, 2013 sind es 94. Nimmt man die Bevölkerungsgrößen zum Maßstab, so zeigt sich, dass in der Zeit seit der großen Demokratisierungswelle nach 1990 zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit, so die Polity-IV-Analysten, die Mehrheit der Weltbevölkerung in einer Demokratie lebt. Damit ist natürlich nicht gesagt, wie man Demokratie nun definiert und was laut dieser Statistik eine Demokratie sei. Aber gehen wir mal davon aus, eine Demokratie ist ein Staat, wo die Menschen nicht willkürlich auf der Straße verhaftet und abgeschleppt werden, wo es Grundrechte für die Bürger gibt und wo es zivile Rechte gibt. Insofern sollte man das schon sehen, wahrscheinlich. Eine Spanien-Meldung. In Spanien haben diese Woche Flammen mehr als 1000 Menschen aus ihren Häusern vertrieben, darunter natürlich auch Urlauber. Deutsche Urlauber waren auch dabei. Die Behörden vermuten Brandstiftung. Erst gestern wurde in Galizien ein Brandstifter verhaftet, der soll 4 Brände gelegt haben. Achtung, in Galizien und auf der ganzen Iberischen Halbinsel sind die Wälder und die Felder knochenzündtrocken. Etwa 1400 Menschen sind vor dem verheerenden Brand an der spanischen Costa Blanca in Sicherheit gebracht worden. Spanischen Medien zufolge mussten etwa 20 Wohnsiedlungen in der Urlaubsregion geräumt werden. Demnach brannte eine mehr als 8000 Hektar große Fläche ab, vor allem in den Orten Javea und Benitatxell. Bei dem Großteil der Menschen, die in Notunterkünften untergebracht werden mussten, handelt es sich um Ausländer, unter ihnen auch deutsche Urlauber. Nun ja, das ist dann, wenn jemand verletzt wurde, natürlich weniger schlimm. Die fliegen einfach nach Hause und sind gerettet. Wenn es aber die Einheimischen trifft, die da leben und ihre Felder und Wälder und Häuser sind zerstört, dann ist das eine brutale Tragödie. Dann hat diese Woche sehr viel Aufsehen erregt. Werner, dich hat das auch bestimmt interessiert. Die heilige Teresa, die Heiligsprechung. Papst Franziskus spricht die albanische Nonne Agnes Concha Boiaciu, die lebte von 1910 bis 1997, bekannt als Mutter Teresa, heilig. Und deutsche Rundfunksender stehen Kopf. Und die Medien auch. Die feiern die Teresa wirklich als das Muttergottesgeschöpf. Wichtiges Thema, denn die Heiligen Roms bilden neuerdings eine Massenorganisation. Im Himmel herrscht Gedränge. Der DLF sagt jedenfalls, dass es seit 1978, als der Pole Karl Pistenküsser Wojtyla Papst wurde, mehr als 500 Kanonisierungen gegeben hat. Zuvor im 20. Jahrhundert insgesamt 28. Das heißt Wojtylas Geheimwaffe, um den realen Sozialismus zu besiegen. Frau Boiaciu war eine Fundamentalistin, bei der mit Frömmelei Schluss war, wenn Reaktionäre und das Kapital zu verteidigen waren. Also war sie Fan von Margaret Thatcher und von Union Carbide. Als der US-Konzern wegen der geschätzt bis zu 25.000 Toten der Chemiekatastrophe von 1984 im indischen Bhopal zur Verantwortung gezogen werden sollte. Titel eines 1995 erschienenen bösen Buches des US-Journalisten Christopher Hitchens über sie: Missionary Position, Missionarsstellung. Natürlich eine böse, unterschwellige Anschuldigung. Missionarsstellung ist die Stellung, wo die Frau unten liegt und der Mann bzw. der Missionar, der die koloniale Tochter vielleicht vergewaltigt oder auch als Prostituierte benutzt, dann obendrauf ist. Das ist die berüchtigte Missionarsstellung. Noch ein letztes pikantes Detail. Mutter Teresa hat natürlich ein Armenkrankenhaus unterhalten in Indien, in Kalkutta. Aber als sie selbst krank wurde, ließ sie sich natürlich in teure Privatkliniken nach Kalifornien ausfliegen. Ja, und offenbar viel mehr als Krankenhäuser waren das, was sie betrieben hat. Mehr Orte einfach wie als Sterbehilfe, ja, die Leute in Würde sterben zu lassen und nicht leiden zu lassen. Gut, viele Leute sagen das. Aber eine andere Sache noch zu, also die wurde jetzt beantragt, wurde das glaube ich schon vor längerer Zeit, ne, dass sie heilig gesprochen werden soll. Und der jetzige Papst, Francisco, den hat jetzt also getroffen, das zu verkünden. Aber jetzt wird gleichzeitig auch bekannt, seine Vorgänger, also wie gesagt, dieser Wojtyla da aus, wie hieß der, Juan Paul, war das der? Und danach Johannes Paul, Juan Paul. Ja, Hans Paul. Johnny Paul. Und dann danach kam dann dieser unsägliche Ratzinger da. Ich weiß schon gar nicht mehr, welche Nummer der hatte. Der war doch auch Benedikt, das war Benedikt, das der 16. 16. Ja, genau. Also das sickert jetzt durch, dass eine Rolle gespielt hat bei ihren Rücktritt oder Rückzug, dass die wohl mit irgendwelchen Frauen gebumst haben. Ne? Und jetzt, ich glaube nicht, dass das die Mutter Teresa war, eine davon. Ne? Kann man nicht wissen, das weiß nur Gott. Eine weitere Meldung, internationale Meldung. Es geht um eine Strafanzeige gegen Erdogan. Ja, Konstantin Wecker und andere Künstler klagen Kriegsverbrechen an. Der Staatspräsident der Türkei, Recep Tayyip Erdogan, soll sich für schwere Gewaltverbrechen verantworten, die gegen kurdische Zivilisten im Südosten des Landes begangen wurden. Im Mittelpunkt einer Anzeige, die bei der deutschen Bundesanwaltschaft eingereicht wurde, steht der Tod von 178 Menschen, die zwischen Dezember 2015 und März 2016 in der Stadt Cizre in Kellerräumen Schutz vor Angriffen des türkischen Militärs gesucht hatten. Laut Augenzeugen haben Sicherheitskräfte Benzin in einen der Keller geleitet und angezündet. 9 Zivilisten, die Keller verließen und sich als unbewaffnet zu erkennen gaben, sollen ermordet worden sein. Neben Erdogan wurden weitere verantwortliche Minister, Militärs, Polizisten und die zuständigen Gouverneure angezeigt. Eingereicht haben den Strafantrag neben Angehörigen der Opfer deutsche Bundes- und Landtagsabgeordnete, Rechtsanwälte und mehrere zivilgesellschaftliche Organisationen. Auch die Musikerin Esther Bejarano, der Schauspieler Rolf Becker und der Liedermacher Konstantin Wecker haben unterzeichnet. Pazifismus gilt heute als terroristische Propaganda, zitiert Wecker im Interview mit Melodie und Rhythmus einen Artikel des Co-Vorsitzenden der Demokratischen Partei der Völker, HDP, Selahattin Demirtas, in dem es um die Repression Erdogans gegen die HDP-Mitglieder geht. Der türkische Staatspräsident tue alles, um diese wichtige Stimme der Opposition zum Schweigen zu bringen. Unter anderem wurde die parlamentarische Immunität dutzender Abgeordneter aufgehoben. Und mit diesem Land geht unsere Politik so sanft um, einzig um damit das Flüchtlingsdrama zu vertuschen. Konstantin Wecker glaubt zwar nicht, dass es wirklich zu einem Strafverfahren kommen wird. Dennoch ist unsere Anzeige, so sagt er, wichtig. Allein schon, um Öffentlichkeit für das Thema zu schaffen und als Schützenhilfe für die HDP. Wir haben die Verpflichtung, ihr zur Seite zu stehen. Ich sage ganz einfach, Deutschland ist ein starkes Land. Und das Motiv, in dem wir an diese Dinge herangehen, muss sein, wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Wir schaffen das, und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden, muss daran gearbeitet werden, und der Bund wird alles in seiner Macht Stehende tun, zusammen mit den Ländern, zusammen mit den Kommunen. Merkel hat sich ja auch noch einmal für TTIP ausgesprochen. Ihre eigenen Minister glauben schon nicht mehr daran, und auch die SPD hat es längst aufgegeben. Und Frankreich ist dagegen, und Merkel hält immer noch an TTIP fest. Nach dem Motto, wir schaffen das. Werfen wir einen Blick auf die Internetseiten im heutigen Niemandsland, die Presse. Da haben wir zuerst einmal die Tagesschau, die kommt mit der Meldung Russland und USA einig über Waffenruhe. Die USA und Russland haben sich auf einen Plan für eine Waffenruhe in Syrien geeinigt. Diese soll am Montag beginnen, das sagt US-Außenminister Kerry in Genf an der Seite seines russischen Kollegen Lavrov. Wollen wir mal hoffen, dass da endlich mal was bei rauskommt. Machtkampf mit religiösen Mitteln. Es geht um die Pilgerfahrt nach Mekka. Der schiitische Iran lässt in diesem Jahr keine Bürger zum Hadsch ins sunnitisch geführte Saudi-Arabien reisen. Grund sind Sicherheitsbedenken. Doch in Wahrheit geht es um etwas anderes. Es geht um den Machtkampf der beiden Regionalmächte. Wird es einen offenen Krieg geben zwischen Saudi-Arabien und dem Iran? Das ist die Frage. Beide unterstützen in Syrien Milizen und ihre Armeen und ihre Kämpfer. Saudi-Arabien, mit deutschen Waffen natürlich immer vorneweg, unterstützt die Terrormiliz vom Islamischen Staat. Und der Iran schickt direkt Kämpfer und Leute von der Hezbollah rein. Bewerbungskampf um die Spitze. Ein Duo soll es werden, das steht schon vor dem kleinen Parteitag der Grünen in Berlin fest. Heute gibt die Partei den Startschuss für die Urwahl des Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl 2017. Da ist natürlich dieser Cem Özdemir im Gespräch, ein Bundestagsabgeordneter mit Migrationshintergrund. Die Frage ist natürlich, bereiten die Grünen sich auf eine schwarz-grüne Koalition vor mit der CDU? Alles deutet darauf hin. Riesengeschrei, der Schurkenstaat Nordkorea hat wieder eine böse Schurkentat begangen, er hat einen Atomtest vollzogen. Wenn das Frankreich, Israel oder die USA oder Pakistan oder Indien machen, dann ist das natürlich ein demokratischer Vorgang. Aber der Schurkenstaat, pfui Teufel. Der UN-Sicherheitsrat hat sich darauf geeinigt, eine Resolution mit neuen Sanktionen gegen Nordkorea auszuarbeiten. Als hätten die nicht schon alle Sanktionen am Hals, aber gut. Die Mitglieder des Gremiums werden unverzüglich damit beginnen, sagte Neuseelands UN-Botschafter Gerard van Boheman, dessen Land derzeit den Ratsvorsitz innehat. Meine Damen und Herren, hiermit beenden wir offiziell den Katastrophenblock im heutigen Niemandsland. Sei denn, Werner, du hast noch eine dringende Meldung nachzureichen. Die könntest du jetzt vielleicht kurz einspeisen. Gibt es da noch etwas? Moment. Natürlich gibt es immer wieder Sachen zu erzählen, aber dringend sind ja noch nicht mal die Gratis-Kino-Termine oder fast gratis. Die kommen gleich im Kulturblock. Aber vorher machen wir vielleicht, ich denke, was Politisches zum Abschluss des Katastrophenblocks. Was gibt's denn da? Was du vorher gesagt hast, dass Barça, wie eben alle anderen großen Clubs auch, sich alle an die großen Kapitalisten und die Investmentfonds verkaufen oder arabische Scheichs, das stimmt natürlich, ne? Übrigens auch kleinere Clubs, jetzt beim Espanyol Barcelona ist jetzt chinesisches Kapital, hat die Mehrheit. Dann, das sind die Clubs, ne? Dann die einzelnen Spieler, Messi zum Beispiel, der verdient natürlich auch viel zu viel, das ist genauso lächerlich und übertrieben, aber er ist halt Profifußballer und das hat ja auch noch andere Vorteile, nicht nur das große Geld, was er da verdient. Weil Max Merkel, also nicht Angela, sondern Max Merkel, hat ja schon gesagt, Fußballprofi hat diese Geschichte eben, da kann man mit der Mutti einkaufen gehen, während andere noch an der Maschine stehen. Und das kommt natürlich auch noch dazu. Ja, jedenfalls, um das Thema Barça abzuschließen, wie gesagt, heute Abend um 20.30 Uhr gegen Alaves in der Liga und dann am nächsten Dienstag schon beginnt die neue Champions League, da spielt Barça dann gegen Celtic Glasgow. Und da muss ich jetzt dann nochmal Angela Merkel zitieren, wir schaffen das. Ihr Name war Carmelita, sie war die Schönste im Ort. Sie brachte Lahme zum Gehen in ihrem 50er Ford. Sie hatte Klasse, gar keine Frage, ich fiel in ihr Dekolleté. Und ich war wirklich nicht in der Lage, ihr aus dem Wege zu gehen. Ihr aus dem Wege zu gehen. Ihr Name war Fräulein Meier, Meier mit Y. Sie schaffte täglich 10 Freie, was für eine Kondition. Sie hatte Rasse, gar keine Frage, ich lutschte an ihrer Zehen und ich war wirklich nicht in der Lage, ihr aus dem Wege zu gehen, ihr aus dem Wege zu gehen. Hey Mama, was ist mit mir los? Frauen gegenüber bin ich willenlos, völlig willenlos. Selbst im Büro, im Damenklo, hab ich sie geliebt. Die Erika, die Barbara, erst recht die Marie. Ihr Name war Natascha, sie kam aus Novosibirsk. Wir tranken Wodka aus Flaschen. Sie hätte mich beinahe erwürgt. Sie hatte Stolz, gar keine Frage. Ich schickte ihr Orchideen. Mann, ich war wirklich nicht in der Lage, ihr aus dem Wege zu gehen. Ihr aus dem Wege zu gehen. Hey Mama, was ist mit mir los? Frauen gegenüber bin ich willenlos. Völlig willenlos. Was ist mit mir los? Was ist mit mir los? Was ist mit mir los? Was ist mit mir los? Ist mit mir los. Fans werden ihn erkannt haben. Es handelt sich um niemand Geringeren als Heino. Der hat ein wundervolles Album gemacht. Das heißt mit freundlichen Grüßen. Das sind alles Covernummern von bekannten Rock- und Popstars. Der hat einfach, wie gesagt, den Spieß umgedreht und hat die Sachen einfach auf seine Art gesungen von, in diesem Fall, Herrn Marius Müller-Westernhagen, das Lied Willenlos. Ja, wenn ich sowas höre hier, ich habe hier die Zehen gelutscht, ne, da fällt mir jetzt nochmal Max Merkel ein, der zu dem Thema auch was gesagt hat, allerdings beim Fußball. Da sagt er, im Fußball ist das wie bei der Liebe. Was vorher ist, kann auch sehr schön sein, aber es ist nur Händchen halten. Der Ball muss rein. Gut. Ja, Max Merkel war ein weiser Mann, ein Philosoph und man weiß ja, ein Freund hatte mir in Berlin mal gesagt, beobachte mal genau die Leute, wie sie sich auf dem Fußballfeld beim Spiel verhalten, so sind sie auch im Leben. Und das ist oft sehr wahr. Zum Schluss, vielleicht ein bisschen Kino gleich, aber ich wollte dich etwas fragen und zwar hast du als Jugendlicher, du gehörst ja in die Generation Bravo gelesen oder nie? Nee. Nie? Nee. Nee. Ich kannte das, aber... Ja, aber du hast nie den Starschnitt gesammelt? Nee, nee. Hast nie Bravo gelesen? Nee, nee. Ich habe Tarzan gelesen und Prinz Eisenherz. Ja, ja, das sowieso. Aber Tarzan, Sigurd. Nee, nee. So tief bin ich damals nicht gesunken. Gut. Die 11- und 12-Jährigen haben in Deutschland natürlich damals in den 60er Jahren Bravo gelesen. Bravo war damals das Nonplusultra der Jugendmagazine. Dann gab es natürlich für die Fortschrittlichen später noch den Musikexpress. Das war dann schon etwas Besseres, da ging es um Rockmusik. Aber als Einführung für die Kinder gab es Bravo. Bravo ist bzw. wird 60. Und dazu gibt es ein ganz kleines Feature, das möchte ich unseren Niemandsland-Hörern und Hörerinnen hier nicht vorenthalten. Dr. Sommer, Starposter oder die Fotolove-Story. Es geht, na klar, um die Bravo. Heute vor genau 60 Jahren erschien die erste Ausgabe der Teenie-Zeitschrift. Seitdem gab es 3079 Ausgaben und über 2,5 Millionen Exemplare. Maike Gehring zeigt euch, was aus der Bravo so geworden ist und wie sie heute noch ankommt. Habt ihr die Bravo gelesen früher? Oder lest ihr sie vielleicht sogar noch? Dr. Sommer. Meine Lieblingsrubrik waren da, wo die süßen Jungs drin waren. Ja, ich habe irgendwann auch schmerzlich feststellen müssen, dass es die Dr. Sommer ja nicht einer ist oder eine Person, sondern mehrere, ne? Eigentlich schade, dass die Jugend wahrscheinlich heute weniger aufs Papier zurückgreift als aufs Internet. Und deshalb liegt die Auflage des Magazins heute nur noch bei 100.000. Ende der 90er war es noch 1 Million. Aber die Bravo ist deshalb nicht out. Hat 950.000 Likes bei Facebook, 210.000 Follower bei Twitter, 240.000 Abonnenten bei Instagram. Seit vergangenem Jahr gibt's auch den Online-Dr. Sommer auf dem YouTube-Kanal Dr. Sommer TV. Du bist total verliebt und weißt nicht, wie du an deinen Schwarm rankommen sollst. Das ist total verständlich. YouTube-Stars wie Bibi gehören zu den Idolen von heute. Ja, und genau deshalb gibt es seit 2 Jahren auch die Bravo-YouTube-Ausgabe und auch auf dem Cover der aktuellen normalen Bravo sind die Lochis 2 YouTube-Stars. Die erste Bravo von 1956 kostete übrigens 50 Pfennig. Sie hat sich entwickelt vom Magazin für Film und Fernsehen am Anfang Dann kam Elvis. Jeder Trend, den es gab, ob Heavy Metal oder Punk oder Hip-Hop, fand im Bravo statt. Sie hat sich optisch natürlich verändert. Geblieben sind aber zum Beispiel die Coverstars. An der Spitze steht Selena Gomez mit 61 Titelbildern und die Foto Love Story. Denn manche Themen bleiben einfach spannend. Niemandsland, eine Sendung in deutscher Sprache bei Radio Contrabanda 91.4 FM. Letzten 10 Minuten im Niemandsland. Gut, du hast nie Bravo gelesen, du warst vielleicht nie jung und unverantwortlich und dumm. Ich war's, ich habe Bravo gelesen und ich habe fleißig den Starschnitt gesammelt. Besonders scharf war ich natürlich auf den Starschnitt von Old Shatterhand, Lex Barker. Das begann immer mit dem linken Fuß und ging dann so die Beine hoch. Irgendwann bekam man die Schulter und zum Schluss kam das Gesicht. Dann gab es diese Unglücklichen, die bis zu den Schultern gesammelt hatten und haben aber das Gesicht verpasst. Gut, Werner, was gibt's im Kino? Ja, Old Shatterhand und Winnetou und so, das war ja auch dann Filme, wie du sagst, ne? Aber ich habe die Gnade der frühen Geburt, ich durfte Winnetou noch lesen, ich musste da nicht ins Kino gehen. Gut, aber heute... Ja, aber du hattest die auch die Gnade der späten Geburt, du durftest die Mao-Bibel lesen und das war natürlich auch ein ja, Privileg. Auch ganz interessant, ne? Ja, jedenfalls... nicht gratis, aber billiges Kino ab heute, schon seit 4 Tagen in der Filmothek hier in Barcelona gibt's einen Zyklus Hanna Schigula, also die Muse von Rainer Werner Fassbinder, aber auch nicht nur Fassbinder, sondern auch andere Filme, wo sie mitwirkt. Und also das ist heute Abend zum Beispiel Storia di Piera von Marco Ferrini, eine deutsche, italienische, französische Co-Produktion, heute Abend um 21.30 Uhr und dann praktisch jeden Tag oder alle 2 Tage, morgen Sonntag 16.30 Uhr, also wenn jemand sich diese komischen Unabhängigkeitsdemonstrationen nicht antun möchte, kann er in die Filmothek gehen. Da gibt's die dritte Generation, das geht da um Raff und so, wieder von Fassbinder. Dann am Dienstag um 17 Uhr Fatih Akin auf der anderen Seite. Am Donnerstag Lili Marlene. Am Freitag um 17 Uhr Faust. Und um 21.30 Uhr Heller Wahn ist wieder von Margarita von Trotta. Am besten einfach mal reingucken in das Kinoprogramm von der Filmothek. Zyklus Hanna Schigula, die Woche, die kommt. Und dann noch ein Gratis-Kino. Nächsten Freitag um... Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Also mindestens abends der Film Bienvenido, Mr. Marshall. Es kann aber auch sein, dass die den ganzen Tag über andere Filme machen und in dieser Agora, im Pobla Sec, im Chinesenviertel, an dieser Agora Juan Andrés, an der Ecke Aurora Riereta. Na, ist doch einiges, was man sich ansehen kann. Ich habe übrigens einen tollen Film gesehen, den möchte ich kurz, ganz kurz empfehlen. Den wird man aber in den Kinos sehr schwer finden. Ich habe ihn im Maldar-Kino gesehen, der lief, glaube ich, nur noch einen Abend. Das ist ein Film, der ist aus Kasichistan. Der heißt auf Deutsch Nomaden des Himmels. Auf Spanisch heißt er Nomadas del Viento, also auf Spanisch Nomaden des Windes. Und das ist ein Film über eine Nomadenfamilie, die lebt in der Steppe und es geht um die Konflikte zwischen den Generationen. Die alte Generation tritt ab, Großvater und Großmutter sind schon sehr alt. Dann gibt es die mittlere Generation der Mutter und es gibt die Enkel. Ein Enkel ist bereits in der Stadt und studiert Architektur. Ein zärtlicher, liebevoller, unglaublich guter Film, der sehr viele Wahrheiten über das Menschsein hier auf diesem Planeten erzählt und darstellt. Es geht um Liebe, es geht um Sterben und es geht um unsere Rolle auf diesem Planeten. Ein sehr schöner Film, Nomaden des Himmels. Natürlich auch schöne Landschaft. Man sieht sehr viel Pferde. Man hört sehr viel schöne Musik. Und sieht auch sehr viel schöne Menschengesichter. Das ist auch eine Art Kinoerlebnis, die man oft nicht hat. Unsere Schwiegertochter weg. Das ist für dich. Die alte Frau hat natürlich Angst, dass die Schwiegertochter weggenommen wird. Die ist Witwe und da kommt ein junger Ingenieur, der hat ein Auge auf sie geworfen. Eine wunderschöne Rolle ist die Rolle eines Kindes, die Enkelin. Die hat ein super tolles Verhältnis zu ihrem Großvater. Der erzählt ihr alte Legenden, alte Geschichten von Menschen. Wenn sie sterben, werden sie zu Tieren. Und seitdem blickt dieses Mädchen immer, wenn sie einen Adler oben im Himmel kreisen sieht, nach oben und grüßt diesen Adler und sagt, das ist mein Papa. Ich glaube, mit Onkel Emek und Mama, das gibt bald eine Hochzeit. Er kann sie sehr gut leiden. So, das war meine Kinoempfehlung für die nächsten Tage. Der Film ist auf YouTube, glaube ich, in ganzer Länge zu sehen. Das heißt, Leute, guckt ihn euch an und genießt ihn. Ich glaube, mit dem Film wird man eine schöne 1,5-stündige Kinositzung haben. Hast du noch was Interessantes gesehen die letzten Tage, Werner? Ja, aber im Fernsehen War Horse. Ich tue ja normalerweise nicht Fernsehen. Mhm. Von und? Spielberg. Also geht da um den Ersten Weltkrieg. Aber gut, brauchen wir hier nicht anzukündigen. Ne? Ist doch Fernsehen, da ist es glaube ich nicht so leicht. Ja, aber wir hatten den hier schon geschildert. Vor 4 oder 5 Jahren, als der Film rauskam, hatten wir den hier besprochen. Mir hatte der sehr, sehr gut gefallen. Also ist wirklich ein toller Antikriegsfilm, der, sagen wir mal, kommerziellen oberen Güteklasse. Toll gemachter kommerzieller Antikriegsfilm. Ja, wie normalerweise bei Spielberg immer, also sehr kommerziell auch natürlich, ne, und professionell gemacht und auch so ein bisschen fast märchenhafte Sachen tauchen da auf, ne, aber alles rankt sich da um ein Fohlen in Irland, das Irland, glaube ich, nee, England. In England, genau, da irgendwo geboren wird und der Junge, der dann später beim Ersten Weltkrieg zum Militär muss, der sieht die Geburt und dann, wo das Pferd dann größer ist, sein Vater ersteigert dieses Pferd, kauft es für ihn. Nun, das ist aber ein Rassepferd und kein Ackergaul und der Vater hat die Idee, damit das Feld zu bestellen. Ne? Und hat also seine ganzen letzten Ersparnisse ausgegeben, um dieses Pferd zu kaufen. Wird ihm natürlich heftig vorgeworfen von seiner Frau. Und er kauft es dann und der Junge, jetzt ist es Aufgabe des Sohnes, der dieses Pferd, mit diesem Pferd in Ackergaul zu verwandeln, um so das durch den Anbau und das Verkauf von Gemüse und Sachen der Vater dann seine Schulden zurückzahlen kann. Sonst würden sie den Hof verlieren und dann beginnt der Erste Weltkrieg und dann die Geschichte um dieses Pferd rum und um diesen jungen Soldaten rum. Klasse gemachter Film, toller Film, auch teilweise sehr sozialkritisch und eine Antikriegsbotschaft. Leute, Krieg ist der nackte Wahnsinn. Tschüss Werner, alles Gute, ein wunderschönes Wochenende wünsche ich dir. Gleichfalls und allen Hörern auch und dann bis nächsten Samstag, weil analog zu Matthias Sammer, die nächste Sendung ist immer die nächste Sendung. Und nach dem Niemandsland ist vor dem Niemandsland. Meine Damen und Herren, es hat uns gefreut, dass Sie uns 2 Stunden zugehört haben. Ich hoffe, Sie hatten Spaß und Sie haben etwas Neues erfahren. Vielleicht sogar etwas Neues gelernt, ich weiß es nicht. Vielleicht sind Sie auch nicht mit allem einverstanden, was wir hier so verbreiten und sagen. Dann wären wir auch froh, das muss nämlich auch sein. Ein wunderschönes Wochenende, bis nächsten Samstag zu hören. Ab Montag, Dienstag etwa im Podcast unter www.niemandsland.kontrabanda.org. Tschüss, Agur, yo. Hinaus bis zum Mond. Schaue von dort, wo die Liebste jetzt wohnt. Flieg zu ihr hin, sag ihr, ich bin allein. Vogel der Nacht, sie muss mir verzeihen. Sing ihr mein Lied, sag, es bricht mir das Herz. Vogel der Nacht, sing von Liebe und Schmerz. Vogel der Nacht, flieg hinaus bis zum Mond. Schaue von dort, wo die Liebste jetzt wohnt. Sing wie noch nie, bring sie zu mir zurück.